dass ich von anderen hör, dass du einen anderen hast. Und dann auch noch einen, der gar nicht zu dir passt. Musste das sein? Musste das sein? Dass du schon Arm in Arm mit dem zu Freunden gehst und er mit seinen dicken Lippen deine zarten küsst. Musste das sein? Sag, musste das sein? Du hast mich voll erwischt, richtig aufgemischt. Hey, das ist verdammt gemein. Das machst du nur, um mich zu ärgern. Das machst du nur, um mich zu quälen. Dass du dein Herz an den verschwendest, das kannst du mir doch nicht erzählen. Das machst du nur, um mich zu zähmen, damit ich laut um Gnade flehe, dass ich vor eurer Hoheit wie ein Sklave auf die Knie geh. Aua, das tut weh. Dass du mal flirten gehst, mit anderen Typen lachst und irgendwann auch mal ein schöne Augen machst, das ist mir egal. Ja, wirklich egal. Und dass du dann irgendwann auch einmal wissen willst, wie hoch dein Marktwert noch bei anderen Männern ist, das ist doch normal. Hey, völlig normal. Doch was du jetzt mit mir für eine Show abziehst, hey, die ist härter als Stahl. Das machst du nur, um mich zu ärgern. Das machst du nur, um mich zu quälen. Dass du dein Herz an den verschwendest, das kannst du mir.